Kundgabe 989. Empfangen durch Bertha Dudde am 1.7.1939. Hinweis auf schweres Leid. Kraft des Gebetes. Es wird die fernere Zeit euch lehren, dass ihr nur mit göttlicher Hilfe der Not und dem Elend entrinnen könnt und dass die Tür zur Ewigkeit passiert werden muss von einem jeden und wiederum ohne göttliche Hilfe der rechte Weg schwerlich gefunden wird. So der Mensch aus eigener Kraft den Anstrengungen nicht gewachsen ist, die ein Erklimmen zur Höhe von ihm fordert, muss er sich hilfesuchend an die ewige Gottheit wenden, will er sein Ziel erreichen. Und so ihr der kommenden Zeit achtet und merket, wie immer schwerer die Lasten sich auf euch herabsenken, wenn ihr den Druck spüren werdet, der euch von außen beschieden ist, und wenn ihr oft in Lebenslagen geratet, wo ihr verzagen möchtet und völlig mutlos dem Leben gegenübersteht, dann gedenket dessen, dass ihr ja ein sicheres Hilfsmittel habt, das Gebet. Ihr seid in allem Elend noch unermesslich reich zu nennen, solange ihr euch bittend an den Vater im Himmel wenden dürft. Ihr seid nicht hilflos und verlassen, sondern einer ist stets für euch bereit. Kommet alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und es ist keine Not so groß auf Erden, dass ihr nicht Abhilfe geschaffen werden könnte durch das Gebet. Und bedenket, dass ihr nichts weiter dazu benötigt, als ein in Liebe dem Vater zugewendetes Herz und gläubiges Vertrauen, dass er sein Kind nicht vergeblich rufen lässt. Lasset alle Angst und Zweifel beiseite und leget vertrauensvoll alle eure Sorgen dem Vater zu Füßen. Er weiß, stets das Rechte für euch zu treffen, und er harret nur eures Rufes, durch den ihr ihn als Vater anerkennt. Und die Last wird von euch genommen werden und seine Liebe euch erquicken und trösten in allem Leid. Nur vergesset nicht, dass über euch einer ist, der innigen Anteil nimmt an euch und dessen Liebe euch Erdenkindern gilt. Vergesset nicht, dass alles Leid nur zu dem Zweck über euch verhängt ist, auf dass ihr in solchem des Vaters gedenken und ihn um Hilfe angehen sollt. Denn durch das Gebet bekennet ihr ihn als euren Vater und tretet also bewusst in das kindliche Verhältnis zum Vater ein. Und es wird euer Gebet erhört werden, so ihr ungezweifelt glaubet. Amen.